Jetzt hör einen Moment genau hin. Konzentrier dich auf jedes Geräusch hier im Raum. Du bist völlig entspannt, deine Beine sind entspannt, deine Arme sind schlaff und schwer. Schlaf. Was zum Teufel war das? Was ist das? Was meinst du? Die Sicherheitsnadel hier habe ich dir durch die Hand gestochen und dir gesagt, auf der einen Seite zu bluten, auf der anderen nicht. Hast du auch tatsächlich getan? Ja, du hast sehr gut mitgearbeitet. Stimmt das? Du hast gesagt, ich bin nicht. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 69539409559939. Die Gewinnzahl für das Haushaltsgeld lautet 12479.